Da rief Zacharia seinen Herrn an und sagte: Mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer.